Hey, jetzt viel Spaß beim Podcast mit René und Stefan. Hallo und herzlich willkommen zur 7. Ausgabe vom Podcast Irgendwas ist doch immer, der Podcast mit René und Stefan. Ich bin Stefan und da fehlt ja nur noch einer und zwar René. Hallo René. Hallo Stefan, ich grüße dich. Heute mal ohne Ankündigung, Hallöchen. Also und ohne so spezielle Ankündigung, sowas wie der aus dem Osten in den Süden geflüchtet ist oder so. Genau, nein, habe ich heute nicht wirklich drauf gehabt. Ich habe lange überlegt, aber beim nächsten Mal gibt es wieder natürlich einen speziellen Begrüßer für dich. Aber schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Wie waren deine letzten zwei Wochen? Die letzten zwei Wochen, die waren gut und geprägt von Vorbereitung. Ich habe mich tief in ein Thema reingebohrt, was sehr, sehr interessant ist. Finde ich auch. Was so ein bisschen anknüpft an was wir, worüber wir letzte Woche gesprochen haben. Ganz genau. Also Berlin war ja das Thema, vielleicht noch mal ein bisschen rückblicken. Das war sehr, sehr faktenreich und ein schöner Weg auch durch die Stadt, fand ich, gedanklich. Und heute geht's weiter. Wir schließen da an und konzentrieren uns aber auf eine bestimmte Zeit. Genau, und auf ein viel größeres Gebiet auch, ne? Also es geht jetzt nicht nur um Berlin, obwohl jetzt Berlin heute schon im Mittelpunkt stehen wird, aber es geht eigentlich um zwei deutsche Länder, die zusammengehören und nicht zusammen sein durften. Genau, genau. Und zwar reden wir von der Zeit von 61 bis 89. Richtig. Und worum als die Mauer es da stand. Ja, worum es da im Detail geht, das machen wir gleich. Erstmal, um unserer alten Tradition zu folgen, gibt es irgendwas zum Thema Housekeeping? Housekeeping. Du warst wieder fleißig auf Instagram. Habe ich gesehen, hast viel Werbung für unsere Podcast-Folgen gemacht. Naja, ich habe in erster Linie versucht, mit Bildmaterial das, worüber wir gesprochen haben, ein bisschen zu unterstützen. Das heißt, wenn ihr den Berlin-Podcast letzte Woche, nee, vor zwei Wochen gehört habt, dann findet ihr da bei Instagram ein bisschen Bildmaterial dazu, um dann vielleicht auch zu sehen, worüber wir gesprochen haben. Genau, um das ein bisschen anzuteasern, um ein bisschen schmackhaft zu machen, die Folgen. Und ansonsten, von meiner Seite gibt es eigentlich nicht viel Neues zum Thema Housekeeping. Gut, wir sollten uns dann langsam mal um die Webseite kümmern. Die steht ja technisch soweit. Abonnieren könnt ihr den Podcast auch. Und vielleicht an der Stelle nochmal gesagt, über welche Wege das möglich ist. Das ist für die, die im Google-Universum leben oder Android generell und im Allgemeinen. Für die ist die Google Podcast App, glaube ich, der Weg, den Podcast zu hören. Mit der einfachen Suche nach irgendwas, Stefan irgendwas oder immer René oder irgendwas ist doch immer oder Podcast mit Stefan und René, ihr findet uns dann auf einen dieser Wege. Und im iPhone-Universum wäre es dann iTunes. Und da könnt ihr ganz bequem per Knopfdruck den Podcast abonnieren und dann könnt ihr die aktuellste Folge offline auf eurem Handy hören, könnt Pause drücken, wann ihr wollt. Ja. Ganz genau. Und ich habe neulich auch mit Google Podcasts unsere Folgen nochmal komplett durchgehört und ich war begeistert. War ein super, super Erlebnis, kann ich nur jedem empfehlen. Also wenn es dem Stefan schon gefällt, dann bin ich mir sicher, dass das für euch auf jeden Fall auch was bei ist. Wir hatten ja schon ein paar Themen gehabt in den letzten Ausgaben und von daher, ja, guckt einfach mal rein. Und macht es euch bequem. Richtig. Viel Spaß und gute Unterhaltung, kann man da nur sagen. Wir haben aber natürlich auch noch eine weitere Möglichkeit, wie ihr auch mit uns Kontakt aufnehmen könnt. Neben diesen zwei Podcast-Diensten könnt ihr uns natürlich auch eine E-Mail schreiben an podcast@juba.de. Jederzeit seid ihr da willkommen mit euren Nachrichten. Genau. Und was René wird jetzt nochmal die Instagram und Twitter. Ja, bevor ich das mal kurz zu der Kontaktangelegenheit noch, also uns ist natürlich wirklich wichtig, dass wir von euch hören, worüber sollen wir sprechen, habt ihr vielleicht Anregungen oder Ergänzungen zu Themen, über die wir gesprochen haben, dann immer her damit und wie gesagt, entweder per Mail oder auf dem Instagram-Kanal als Kommentar oder als Direktnachricht, wie es euch beliebt, der Instagram-Kanal ist podcast.iidi. Und der Twitter-Kanal wäre podcast_iidi. Genau, und da könnt ihr, wie gesagt, entweder eine Nachricht schicken oder ihr findet einen passenden Post zu dem Thema, wo ihr etwas abgeben wollt, und dann tut er das einfach dort. So ist es. Gut. Haken dran. Checkt. Dann kommen wir jetzt zum lockeren Teil unserer Runde. Jetzt wird spannend. Genau, wir haben uns nämlich heute was ganz Besonderes einfallen lassen. Wir konnten das Berlin-Thema noch nicht so wirklich loslassen und jetzt haben wir überlegt, auf welchem Weg können wir denn vielleicht interessante Berlin-Infos vermitteln. Und da kamen wir auf die Idee, dass wir euch heute zwei unglaubliche Stories präsentieren werden, die aus der Zeit, wie Stefan schon gesagt hat, zu der Zeit, wo die Mauer stand, kommen. Und ja, die Stories sind sehr unglaublich, aber eine davon ist wahr. Und ihr dürft jetzt dann quasi mitraten, welche diese wahre Story ist. Genau. Also hört gut zu und vielleicht könnt ihr euch das Ganze dann auch bildlich vorstellen, wenn wir euch davon erzählen. Und wir fangen an mit deiner Story, René, oder? Ich habe dir gerade per WhatsApp vor ungefähr 2 Minuten den Sendeplan geschickt und richtig, meine Story fängt an. Ups! Jetzt dachte ich, eben deine fängt an. Gut, dann bin ich wohl dran. Oh, bin ich jetzt völlig überrascht und unvorbereitet. Also ich bin immer wieder überrascht, wie modern wir hier aufzeichnen, weißt du? Weil ich habe gar nicht mitgekriegt, dass du mir eine Nachricht geschickt hast, weil ich mich ja auf den Podcast konzentriere. Guck dir mal an. Ja, habe ich gesehen. Ja? Kommst du klar mit dem Sendeplan, den ich dir geschickt habe? Gut, ist ein bisschen gekrakelt, muss man den Zuhörern sagen, aber man kann es gerade so lesen. Gut, so, also jetzt... Jetzt kommen wir dann erstmal zu der ersten Story, und zwar spielt die in der Nähe des Potsdamer Platzes, und zwar ganz genau, was ist denn das? Das ist auf der Westseite des Potsdamer Platzes gab es damals zu Zeiten des getrennten Berlin oder geteilten Berlins oder geteilten Deutschlands einen Zipfel. DDR-Hoheitsgebiet, der gehörte Ost-Berlin, war aber außerhalb der Mauer. Und zwar waren das ungefähr 4 Hektar. Das heißt, um sich das jetzt mal vorzustellen, man hat die Mauer, die läuft da an der Stelle von Norden nach Süden. Und dann ist da ein Dreieck dran, ein spitzwinkliges Dreieck, was mit der Spitze nach Westen zeigt. Und was mit seiner, wie nennt man das, kennst du dich aus, Tangente, Synopse, wie heißt denn diese Dinger, diese Schenkel da von so einem Dreieck? Da war ich jetzt nicht mal vorbereitet auf die Frage. Also, gegenüber der Spitze, die Seite, ja, auf der, also, ne, das Dreieck zeigt wie ein Pfeil. Meinst du die Hypotenuse, die, oder was meinst du? Keine Ahnung. ja, und diese Seite, wir wollen dich nicht verwirren, wir wollen dich eigentlich eine Geschichte erzählen. Ja. Genau, und diese Seite, die Seite, wenn man jetzt einen Play-Button mal spiegelt, die Seite des Dreiecks, die ist quasi an der Mauer dran, ne? Und das komplette Dreieck ist außerhalb Ost-Berlins, und das waren, wie gesagt, 4 Hektar waren das gewesen, und die einzige Sicherung dieses Staatsgebiets war durch einen Bauzaun. Also war ein Bauzaun um dieses Dreieck rum, das bis an die Mauer ging. Und so war dieses DDR-Hoheitsgebiet geschützt. Und an dieser Stelle sind Leute in die DDR geflüchtet. So, das könnt ihr jetzt kurz sacken lassen. Also Potsdamer Platz, DDR-Hoheitsgebiet im Westen Berlins. Und an dieser Stelle sind Leute in den Osten geflüchtet. Ich habe mir das gerade echt bildlich so vorgestellt, ne? Also. Hast du das hingekriegt? Also kam das so halbwegs rüber, ja, oder ja, war auf, das auf jeden Fall. Verwirrend? Auf jeden Fall. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das wahr ist. Blödsinn. Klingt unglaublich, ne? Ja. Ist aber, um meine Story zu verteidigen, wahr. Ja, du musst das mal so her. Das musst so, du ja jetzt sagen. Das muss ich sagen, genau. Mhm. Jetzt dann möchte ich mal hören, was deine Story, ob die noch unglaublicher ist. Dann schieß mal los, würde ich sagen. Also genau, das Thema ist natürlich auch diese Verbindungen zwischen Ost und West. Meine Geschichte handelt davon, es gab in Berlin eine spezielle Stelle, wo sozusagen im Mauergebiet, im Grenzgebiet ein Tunnel war. Das ist natürlich an sich nichts Ungewöhnliches, aber das Krasse an der Geschichte ist, dass durch diesen Tunnel regelmäßig Leute von Ost nach West gegangen sind, um zu arbeiten. Das heißt, die haben dort gewohnt auf der Ostseite, sind morgens dann durch den Tunnel einfach in den Westteil der Stadt, durch die Grenze quasi. War da eine Grenzkontrolle in dem Tunnel? Nein, weil der Tunnel war ja nicht entdeckt zu der Zeit. Und genau, sind dann ganz normal auf Arbeit gegangen. Und nach Feierabend sind die dann wieder zurück in den Osten, auf die Ostseite, in ihre Wohnung und haben Feierabend gemacht. Und das ging echt eine Weile gut auf jeden Fall. Mhm. Bis... kann ich eine kurze Zwischenfrage stellen, bevor du weitererzählst? Darfst du? Wir hatten im Vorgespräch... Ich muss es nur einfach nochmal reinbringen. Ging dieser Tunnel von Osten nach Westen oder von Westen nach Osten? Ehrlich gesagt ist das nicht, Stefan das hat nämlich ist den, nicht überliefert. Stefan hat den Einbahntunnel erfunden. Aber Gott sei Dank, also der Erzählung zufolge vermute ich, dass der Tunnel sowohl von Osten nach Westen als auch von Westen nach Osten ging und somit ein Zweibahntunnel war. Ja, man muss... Weil sonst wären die ja in den Westen zum Arbeiten und wären nicht mehr zurück in den Osten gekommen. Das wäre ja ungünstig gewesen. Also man muss dazu sagen, um mich mal zu verteidigen, René, es ging darum, von welcher Seite der gegraben wurde sozusagen. Ne? Aber das ist nicht überliefert. Wir kommen da vielleicht bei der Auflösung dann vielleicht dazu, können wir noch mal einen Satz dazu sagen. Aber natürlich ist ein Tunnel von beiden Seiten erreichbar. Da wären sie kaum ein Schild hingestellt. Hallo, sie krabbeln hier in die falsche Richtung. Sie müssen andersrum krabbeln. Genau, richtig. Ne? Nein. Genau, und natürlich... Ja, wie ging es weiter? Genau. Also, das ging eine Weile gut. Die sind immer schön fleißig arbeiten gegangen. Bis eines Tages ein Fauxpas passiert ist. Denn als die... Ein Fauxpas. Genau, als sie... Volkspolizist. Jetzt habe ich ihn auch verstanden. Ein Fopo. Genau. Nein, das nicht mal, sondern es ging ja erst so, eines Tages, als sie Feierabend gemacht haben, wieder durch den Tunnel auf die Ostseite, ist einer der Leute gestolpert. Und hat dabei gar nicht bemerkt, dass er was fallen lassen hat, was er nämlich in der Hand hatte. Und das Ganze war ein Flyer. Und zwar hat der Flyer Werbung gemacht für einen Laden auf der Westseite der Mauer. Okay. Und das hat er nicht gemerkt. Und natürlich werden die Grenzgebiete ja immer kontrolliert. Und somit, wie du schon sagst, haben das auch die Grenzstreifen in dem Fall, nicht die Volkspolizisten, sondern Grenzpolizisten sind das, ne? Ja. Die haben das... ich glaube, das war von der Polizei, genau. Ja. Die Grenztruppen meinst du bestimmt. Grenztruppen, genau. Das war das richtige Wort. Und die haben diesen Flyer gefunden und damit war natürlich klar, hier stimmt irgendwas nicht und haben das Ganze dann observiert, das Gebiet, und haben die Leute dann irgendwann erwischt, als sie wieder zur Arbeit gegangen sind, beziehungsweise dann Feierabend gemacht haben. Da ist das Ganze aufgeflogen, und mehr ist dazu aktuell jetzt nicht überliefert, aber den Rest kann man sich, glaube ich, denken, was dann passiert ist. Okay, also das klingt für mich ja echt unglaublich, muss man ganz ehrlich sagen. Also da finde ich meine Geschichte ein bisschen glaubwürdiger. Naja, ich sag mal so. Weil überlege mal bitte, Stefan, die gehen arbeiten. Ja? Das heißt, sie krauchen, ich nehme mal an, das war ja kein Tunnel, der jetzt mal ins Hoch war. Die krauchen da durch den Sand und gehen dann arbeiten mit ihren dreckigen Klamotten. Naja, man muss aber dazu sagen, die Tunnel waren ja meistens mit Häusern verbunden, ne? Also in Kellern. Also man kriegt es nicht unbedingt mit. Die Leute sind halt dann früh in den Keller durch. Ich dachte, du wolltest sagen, die waren mit Fußboden ausgelegt, die Tunnel. So mit Teppich. Nee, das nicht. Und hatten wahrscheinlich auch kein Licht, die Tunnel. Gesagt, also man verrät dann natürlich immer mal wieder sozusagen, oder die ganzen Leute, die da durch die Tunnel gehen, die verraten sich da natürlich irgendwann. Es kommt halt alles irgendwann raus, ne? Ja. Sagen wir es mal so. Gut, dann würde ich mal sagen, ihr könnt jetzt mal überlegen, bevor Stefan hier noch die ganzen Details ausplaudert und dieser Tunnel dann ein zweites Mal entdeckt wird. Ihr könnt jetzt überlegen, welche der beiden Geschichten stimmt. Ja. ist es meine Geschichte mit DDR-Hoheitsgebiet außerhalb Ost-Berlins, von dem aus Leute in den Osten geflüchtet sind. So ein Quatsch, oder Stefans unglaubliche Geschichte, dass Leute im Westen arbeiten, gehen durch einen Tunnel zurück in den Osten und das über einen gewissen Zeitraum und das gut geht über einen gewissen Zeitraum, genau. Durchführen, ja. Ja. So, ihr habt jetzt 10 Minuten Zeit, wir sind jetzt ruhig und ihr könnt überlegen. Hast du gerade wirklich gesagt, ihr habt jetzt 10 Minuten Zeit? René, 10 Sekunden habt ihr Zeit natürlich. 10 Sekunden, okay, warte, dann ganz kurz, einmal kurz durchatmen, wir sind ruhig, wir sagen mal kurz nichts und dann läuft eure Zeit. Und wie habt ihr euch entschieden? Ich würde sagen, wir helfen mal auf die Sprünge. Also, deine Story, ja? Ja. Ist die wahr oder ist die nicht wahr? Meine Story, wenn ich mir das genau überlege, ist die halb wahr. Also, die ist natürlich ein bisschen geflunkert. So hat das nie stattgefunden. Aber so das ganze Thema mit Tunneln, das war natürlich schon der realistische Aspekt. Da werden wir jetzt gleich nochmal ein bisschen drauf eingehen. Das heißt, das mit dem Arbeiten ist totaler Quatsch. Ja, also, natürlich. Dass Leute im Westen arbeiten gehen und im Osten wohnen, das ist totaler Quatsch. So sieht's aus. Die Tunnelgeschichte aber nicht. Nein, nein. Tunnel gab's an vielen Stellen in Berlin. Aus beiden Richtungen sogar und wie gesagt, also wir werden gleich nochmal ein, zwei Beispiele nennen, wo wir nochmal drauf eingehen. Du kannst da gerne jetzt schon ins Detail gehen. Soll ich? Also, okay. Wir wissen ja nun zwangsläufig, dass meine Geschichte dann stimmt und ich würde sagen, wir werden erstmal die wahren Hintergründe deiner Geschichte so ein bisschen betrachten und dann kommt die unglaubliche Geschichte und die unglaubliche Wahrheit meiner Geschichte ans Tageslicht. Genau, bauen wir noch ein bisschen Spannung auf. Ne? Also, wie gesagt, Tunnelfluchten gab es jede Menge in Berlin. Und das egal von welcher Seite nach welcher Seite. Also es gab viele, die sozusagen natürlich aus dem Osten in den Westen flüchten wollten. Es teilweise auch geschafft haben. Viele haben es natürlich nicht geschafft, das wisst ihr. Und ja, es gab aber auch Fälle, wo versucht wurde, von Westseite in den Osten zu gelangen. Ja, und mein Fall habe ich so aus einem konkreten Beispiel sozusagen ein bisschen abgewandelt. Und zwar Stichwort Sebastianstraße 82. Das Ganze vielleicht mal so ein bisschen in die Details gegangen. Das ist sozusagen im Jahr 62 passiert. 1962, also. Also ein Jahr nach dem Mauerbau, ne? Ganz genau. Und ja, das Ziel war, dass jemand seine Angehörigen nach West-Berlin bringen wollte. Und der hat dann angefangen, sozusagen einen Tunnel zu graben. Und ja, durch gewisse Umstände hat es das Ministerium für Staatssicherheit mitbekommen. Und ja, hat am 4. Juni war es genau, angefangen, das Ganze zu observieren. Und zwar zuerst von Westseite anscheinend. Haben sozusagen nach Spuren gesucht, fanden da Erdarbeiten statt oder findet man irgendwelche Anhaltspunkte, dass da eine Flucht geplant ist. Und dabei haben die halt was entdeckt und haben sozusagen eine Falle gestellt. Und als dann sozusagen der Fluchtplan in die Tat umgesetzt wurde, und zwar am 28. Juni 1962, ja, sind die Flüchtenden quasi in die Falle gelaufen. Und ja, das Ganze über ein 2 Meter tiefes Loch. Wie ich auch erzählt hatte, also wichtiges Detail, die meisten waren durch Keller verbunden halt, ne? So war das hier auch. Ja, und natürlich wurde direkt, so steht es hier, das Feuer auf die Flüchtenden ja, eröffnet. Die hießen mit Nachnamen übrigens Nofke und Höttger, steht hier. Und ja, mhm. Die hatten natürlich keine Chance, weil die waren unbewaffnet, ne? Bei ihrer Flucht. Okay. Der eine starb an seinen Schusswunden und der andere wurde schwer verletzt. Aber auch der Offizier wurde verletzt und ja, oder zumindest verwundet. Aus der eigenen Waffe war das, oder? Steht hier gar nicht so genau, aber es waren auch Querschläger, ne? Also so ein Feuergefecht, klar, wenn das vielleicht dann auch so ein enges Gebiet ist, dann ja, gibt es natürlich auch Querschläger am Ende. Und den Ort kann man sich übrigens angucken, der ist auch gut beschildert, also da kann man sich auch mal die Nähe angucken. Die Sebastianstraße war tatsächlich ein sehr schmaler Grenzstreifen. Ja. Wenn ihr in Berlin seid, dann lohnt es sich mal einfach zum Moritzplatz zu fahren. Von da aus ist es nämlich nicht weit. Da läuft man Richtung Norden und auf der linken Seite ist dann die Sebastianstraße. Genau. Auf der rechten Seite auch. Ach Moment, Entschuldigung. Auf der rechten Seite vom Moritzplatz Richtung Norden, also Heinrich-Heine-Straße hoch, ist es auf der rechten Seite. Da ist es beschildert, da sind ein paar Fotos, da kann man sich das alles mal noch ein bisschen genauer durchlesen und die Lücken füllen, die wir jetzt hier gelassen haben. Ja. Genau, und was ich total spannend finde, also genau diese Gegend ist mir sehr gut bekannt, weil das nicht weit von meiner Arbeitsstelle ist und das macht die Sache noch interessanter, sozusagen auch geschichtliche Hintergründe von der eigenen Umgebung quasi dann auch zu erfahren. Genau, und wie gesagt, diese Geschichte von der Sebastianstraße 82 haben wir halt so ein bisschen als Inspiration genutzt, um ein bisschen abgewandelt, um euch sozusagen da so ein bisschen mit dem Thema vertraut zu machen. Ist ein ganz ernstes Thema, also wie gesagt, zum Arbeiten ist da keiner auf die andere Seite gegangen. Thema, ja. Genau, und dazu können wir gleich noch ein paar Zahlen euch liefern, um das Ganze zu untermauern, damit man auch mal eine Vorstellung hat, wie verzweifelt die Leute gewesen sein mussten. Denn es gab ziemlich viele Versuche zu flüchten. Man muss sich das ja auch vorstellen, von heute auf morgen war plötzlich eine Mauer da. Und ja, hast vielleicht deine Angehörigen verloren, weil die zu dem Zeitpunkt gerade auf der anderen Seite, also quasi im anderen Teil der Stadt waren, wo die Mauer dann die Trennung war. Ja. Dabei hatte niemand die Absicht, eine Mauer zu bauen. Na, wer war das? Die ist wohl einfach so aus dem Boden geschossen. Wer hat den bekannten Satz gesagt? Ja, der Uli, der Walter, der Walter Ulbricht. Ulbricht, genau. Na? Ja, so viel zu meiner Story. Also, die war nur halb wahr, aber natürlich, der Fakt an sich war geflunkert. Ja. Jetzt kommen wir zu deiner. Fragt man sich, oder nee. Dann fragt man sich jetzt wahrscheinlich, was bitteschön, oder wie bitteschön kommt es zustande, dass es ein Gebiet gibt, was außerhalb der DDR liegt oder außerhalb Ostberlins, in Westberlin. Warum flüchten Leute in den Westen? Ja, das sind jetzt zwei getrennte Themen. Das eine Thema ist leicht zu erklären, das andere ist ein bisschen komplizierter. Es ist tatsächlich so, wenn man mal in die Karte guckt, dass wir reden, um das gleich vorwegzunehmen, wir reden über das Linné-Dreieck. Für die, die das heutige Berlin kennen, das ist der Ort, an dem, wenn man am Potsdamer Platz ist, dieses riesengroße Hotel steht. Genau, und zwar ist es die Linné-Straße, Bellevue-Straße und Ebertstraße. Ebertstraße ging von Norden nach Süden, das war die, im Prinzip der Mauerverlauf. Und dieses Dreieck gehörte zum Stadtbezirk Mitte. Also das gehörte mal zum, was ist denn der andere Stadtbezirk, Tiergarten, glaube ich, daneben, genau, Tiergarten. Und das wurde irgendwann, wurde dieses Gebiet aber dem Stadtgebiet, dem Stadtbezirk Mitte gegeben. Das war noch vor dem vor der ganzen Grenzgeschichte und deswegen hatte Mitte an dieser Stelle eben diesen Zipfel mit dran. So, weil ja bei der Teilung die Stadtbezirksgrenzen irgendwie mit berücksichtigt wurden. Ja, und da, beim Mauerbau hat man sich wohl gedacht, diesen umständlichen Zipfel damit einzumauern, das ist ein bisschen zu viel. Wir ziehen die Mauer gerade durch und machen einfach um das Gebiet, weil es nicht weiter interessant ist, machen wir da einfach einen Zaun rum und fertig. So, die Besonderheit von diesem Zipfel, von dem Linné-Dreieck war, dass dadurch, dass es Hoheitsgebiet der DDR war, kein Westberliner Polizist einen Fuß draufsetzen durfte. Der, wie gesagt, der Bauzaun, der da rum war, der wurde dann auch irgendwann schon niedergetrampelt, ne? Das heißt, die Westberliner haben sich da auch eine Abkürzung gebastelt. Das hat nie jemand gestört. Die Grenztruppen, die hatten eine Tür in der Mauer, durch die sie dann in dieses Linné-Dreieck reinkamen. Aber da gab es halt auch nichts weiter zu tun und zu machen. Das war irgendwann dann zugewachsen, dieses Gebiet, und war so ein kleines Wäldchen. Die Größe, hatte ich die schon gesagt vorhin, waren ungefähr 4 Hektar. Genau. Ich weiß nicht, 4 Hektar, was sind das, wie viele Quadratmeter, 4 Fußballfelder? Genau, also wenn man immer diese so Ecke heute kennt, genau, die ist relativ groß, die Ecke. Also wenn man Potsdamer Platz ist, dann kann man sich das ja mal angucken. Man kann ja dieses Linné-Dreieck einfach mal ablaufen. Das ist ja nicht so groß. Genau. So, und jetzt war Folgendes. Jetzt sollte dieses Gebiet irgendwann im Austausch zu einem anderen Gebiet mit Westberlin quasi zu westdeutschem oder Westberliner Staatsgebiet werden. Und dieser Gebietsaustausch, der war beschlossen für den 1.7.1988. Und das fanden irgendwelche Aktivisten nicht so toll, denn geplant war, dass über dieses Gebiet ich erzähle übrigens die Wahrheit, ja, nur so zur Info. Also wer noch denkt, ich bin noch in der Geschichte, also das ist wirklich die komplette Wahrheit. So abstrus, wie sich das auch anhört. So, auf jeden Fall wollten die Leute oder diese Aktivisten nicht, dass dort eine Autobahn gebaut wird. Ne? Das war geplant, irgendwie eine 6-spurige Autobahn. Dazu sollte auch ein Teil irgendwie vom Tiergarten weggenommen werden und dann sollte da ein Tunnel gebaut werden. Und das fanden die nicht so toll. Und deshalb fingen die an, Ende Mai, fingen die an, dieses Gebiet zu besetzen. Das Kritische war natürlich, dass sie sich ja dadurch in Hoheitsgebiet der DDR begaben und sie wurden tatsächlich auch von den NVA-Soldaten. Sind die Grenztruppen, waren es Soldaten oder waren es Polizisten? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es waren, Soldaten, ne? Grenztruppen waren auf jeden Fall Armee, ne? Also NVA, dann waren es Nationale Volksarmee, genau. Ja, was die NVA, dann stimmt ja nichts. Ich glaube, ich sage das auch deswegen, weil was ich da so an Videomaterial gesehen habe, das sah halt aus wie Soldaten. Ja. Genau, auf jeden Fall hatten die Grenztruppen, die Besetzer dieses Gebiets dann darauf hingewiesen, dass sie auf dem Gebiet nichts zu suchen haben, ne, und haben die dann so ein bisschen an den Rand dieses Linné-Dreiecks gedrängt, wo die dann anfingen, halt so ein Hüttendorf zu bauen. Ne? Also die wollten nicht, dass dieses Gebiet dass dieses Gebiet genutzt wird für eine Autobahn. So. Das Problem war gewesen, dass die Westberliner Polizei die Besetzer von diesem Gebiet nicht runterholen durfte, weil die ja nicht darauf durften. Haben keinen Zugriff. Die durften nicht auf dieses Gebiet. Ne? Die hatten halt da einen, wie sie es auch selber bezeichnet haben, die Aktivisten, einen rechtsfreien Raum und den haben sie halt für sich genutzt und haben eben da ihren Protest offen gezeigt, ne? Und das Hüttendorf wurde immer größer, ne, der Protest immer lauter. Und da kam es halt dann auch zu starken Konflikten zwischen Polizei und Besetzern. Eine Story fand ich ganz lustig in dem Zusammenhang, weil wie gesagt, die ganze Story zieht sich von Ende Mai bis zum 1. Juli tatsächlich. Das kann ich schon mal vorwegnehmen. Eine Story war ganz lustig. Polizisten griffen dann gelegentlich auch zu massiver Gewalt und stützten sich dann darauf, dass sie selbst mit einer Waffe bedroht wurden. Und der Witz ist, dass dieser Bedroher der Christian mit der Holzkamera war. Der Christian mit der Holzkamera? Sich fragen? Ja, es gibt in Berlin-Neukölln gab es den Christian mit der Holzkamera. Der Christian mit der Holzkamera, der war, glaube ich, geistig behindert. Ne? Und der ist tatsächlich immer mit einer Holzkamera rumgerannt, also der muss um die 20 gewesen sein und hat mit der Holzkamera immer Konfliktsituationen zwischen Polizei und in erster Linie Linken mit der Holzkamera das alles aufgenommen. Und der Christian mit der Holzkamera hatte ein Holzmikrofon. Du hast in der letzten Sendung Nachhaltigkeit. Was war das? Genau, im Nachhaltigkeitspodcast hattest du auch erzählt, dass du ein Holzmikrofon hast. Ja. Da war der Witz wohl schon ein Vorreiter oder ein Cliffhanger und ein versteckter Hinweis auf den Christian mit der Holzkamera. Kannst du mal sehen. So, dabei der Christian mit der Holzkamera. Das war eine, jetzt werden sich wahrscheinlich einige die Frage stellen, alles Fake sozusagen oder... Ja, da schiebt man sich ja gegenseitig die Schultern in die Schuhe, ne? Und ich meine, man kann auch die Machtlosigkeit der Polizei verstehen. Da war wirklich Hottentotten an diesem Ort. Also da ging es auch richtig hart dann zur Sache, weil die Polizei versuchte natürlich da Recht und Ordnung durchzusetzen. Geht aber nicht, wenn sie da nicht rauf dürfen. Und es führte dazu, und das gipfelte dann im Juni, Richtung Ende Juni, in wirklich starke Schlachten zwischen Polizei und Aktivisten. Ne? Mhm. Und da habe ich, ihr könnt selber mal googeln, wenn ihr nach Linné-Dreieck oder auch Kubat-Dreieck, glaube ich, oder Kubatstan schaut, dann findet ihr bei YouTube da ein bisschen was. Und wir können mal einen O-Ton aus dieser Auseinandersetzung zwischen Polizei und Aktivisten spielen. Und zwar würde ich mal den nehmen. wie die Polizei halt wirklich hilflos versucht, auch in direkter Ansprache die Leute dazu zu bewegen, sich ordentlich zu benehmen. Und ich fand diesen O-Ton so witzig, weil die Polizei halt, wir werden es gleich hören, direkt zu jemandem sagt, hey du da, mach mal, ne? Ja, genau du. Und ich würde sagen, da hören wir einfach mal ganz kurz rein. Ja, sie dann mit der dunklen Hose. Ja. Genau sie meine ich. Ja. Also, da muss man sagen, das war noch eine relativ ruhige Situation, wo man wenigstens noch versteht, was der Polizist so in sein Megafon brüllt. Ne? Also, diesen Videoschnipseln, die man da bei YouTube sieht, da sind zum Teil, also sind relativ lang, 3/4 Stunde oder so, da kriegt man mal mit, was da los war. Also da sind Pflastersteine geflogen, da sind Tränengranaten geflogen. Ne? Das waren wohl irgendwie an einem Tag, hatten die mehrere hundert Tränengranaten in dieses Linné-Dreieck geworfen. Mhm. Ne? Und ja, und da war die Polizei wohl auch nicht zimperlich. Also da muss man, also das kann man sich mal anschauen, also da ging schon echt extrem zur Sache und mit dem Handicap halt da nicht rauf zu dürfen. Ich würde sagen, lass uns mal noch einen zweiten O-Ton hinterher machen, weil den fand ich auch ganz interessant. Sehr gerne. Da warnt die Polizei halt im Prinzip oder sagt so, hey, ihr seid schuld, dass wir hier Gewalt anwenden müssen, also wir hören einfach mal kurz rein. Ja, auch sehr, schon ein bisschen witzig, wenn er sagt, wir haben die Maßnahmen reduziert, weil sie sich friedlich verhalten und zu friedlich verhalten zählt nicht, Gehwegplatten aus der Straße zu entfernen. Ja. Ne? Also, ja. Also das klingt alles super lustig, ne? Aber ist es natürlich nicht. Auf jeden Fall nicht, nee. Eine mega angespannte Situation, ist auch tatsächlich so, dass die sich da Festungen gebaut haben, ne? Und ja, also da, ich weiß nicht, was man davon halten soll. Also da muss sich wahrscheinlich jeder seine eigene Meinung bilden, aber also ich finde es ehrlich gesagt nicht so gut. Ne? Ja, ich meine, man, also wenn man sich so überlegt, kennst du irgendwie vergleichbare Fälle aus der heutigen Zeit, wo es irgendwie ähnlich ist, also wo halt irgendwie so ein Gebiet so ein bisschen quasi rechtsfrei. 1. Mai, erst auch immer, oder Hausbesetzung, ne? Also das, genau, das Thema das ist ja, und ich glaube, dann kann man auch ganz klar, sagen, aus welcher Richtung das kam, ne? Das ist halt, also ich gehe davon aus, dass es halt aus der linken, linksautonomen Szene kam, ne? Ja. Weil da ist dieser Hass auf die Polizei ja sehr extrem angesiedelt. Ja, also ja. Wie gesagt, es gibt ja auch heutzutage, wie du schon gesagt hast, also 1. Mai Hausbesetzung, also Rigaer Straße ist da ja in Berlin ein ganz großer Begriff auf jeden Fall. Das sind genau so eine Situation, ne? wo man, ja, weiß ich nicht, wo man immer nicht weiß, ja, wie geht das jetzt aus? Ja, und der interessante Aspekt ist ja nur, dass sich halt auf diesem seltsamen Gebiet das Ganze abgespielt hat, ne? Und das im Prinzip wie so ein gallisches Dorf ist, ne? Angefangen hat das irgendwie mit 40, 50 Besetzern und nachher waren das mehrere hundert. Und ja, es ist dann auch so gewesen, ich muss mal gucken, ob ich den O-Ton, den haben, werden wir jetzt nicht einspielen können. Aber weil der war schlecht zu verstehen. Es ist halt so gewesen, dass natürlich von diesem Tränengasgranatenbeschuss auch einiges über die Berliner Mauer gegangen ist, in den Osten quasi. Keine Sorge, Ostberliner wurden nicht verletzt, da ist ja noch 100 Meter Grenzstreifen dazwischen. Aber es hat schon da für war Aufsehen es wirklich gesorgt, mal ein Schutzwall. Ne? Ja, da war es definitiv mal ein Schutzwall und dann ist es so gewesen, dass dann die Grenzer, die haben natürlich auch über die Mauer geguckt und haben sich das Spektakel angeschaut, ne? Und haben dann halt auch ihr Statement abgegeben mit Megafon und haben, ich glaube, sie haben gesagt, wir fordern die Westberliner Polizei auf, energische Maßnahmen zu ergreifen zur sofortigen Einstellung der Beschießens des Hoheitsgebiets über die Grenzsicherungsanlagen. Sie gefährden mit ihrer Handlung Leben und Gesundheit der Angehörigen Grenztruppen, der Bevölkerung, des grenzüberschreitenden Diplomatenverkehrs und so weiter und so fort. Also die haben sich dann auch zu Wort gemeldet und das Ganze gipfelte dann, als der Vertrag zwischen West- und Ostberlin unterschrieben wurde, oder zwischen Westberlin und der DDR wird es wahrscheinlich eher gewesen sein, dass dieses Gebiet halt ausgetauscht wird zum 1. Juli. War natürlich dann am 1. Juli der Moment, an dem die Westberliner Polizei diesen Ort betreten durfte, ne? Und da sind die halt super energisch dann auch vorgegangen. Also sie haben dieses Gebiet dann komplett isoliert, ne? Dass dann keine weiteren Leute dazukommen, auch schon im Vorfeld, damit niemand Material liefern kann, womit die da noch weiter bauen können und vielleicht auch Waffen basteln können. Und ja, das, dieser Trupp, der da wohnte, dieses Hüttendorf, die haben natürlich auch richtige Konferenzen abgehalten, wo die besprochen haben, wie die vorgehen. Und der Witz war, dass die Grenztruppen der DDR durch die Mauer mitgehört haben, was die vorhaben. Und unter anderem, und jetzt wird es abstrus, war das Vorhaben tatsächlich, im Notfall über die Mauer in den Osten zu klettern. Da haben sie sich postiert natürlich. Und dann haben die natürlich, weil die davon wussten, auch schon alles vorbereitet, ne? Und es kam dann tatsächlich so, einer machte den Anfang und 181 Leute folgten. Das Ganze hat 16 Minuten gedauert. Die Leute nahmen die Bauzäune und Paletten und alles, was sie hatten, und lehnten die an die Mauer von der Westseite und kletterten auf die Mauer. Und die Grenztruppen lieferten auch noch Leitern, glaube ich, rüber zur Hilfe, dass die da rüberkommen. Ja, und dann sind 181 Leute an diesem Tag nach Ost-Berlin geflüchtet, über die Mauer. Die wurden in LKWs verladen, dann wurden, wenn der LKW voll war, ist der weggefahren, der nächste LKW stand schon da, hat die nächsten Leute aufgenommen. Ja. Das ist doch Wahnsinn. Das ist also unglaublich, oder? Ja. Das ist, also. Also man muss sich wirklich das Video mal anschauen, man sieht die Flucht da nicht, man sieht da nur diese Szenen, wo die NVA-Soldaten mit Gasmasken auf über diese Mauer rüberschauen in den Westen und wahrscheinlich sehr irritiert das Geschehen dort beobachten. Ja. Also das macht natürlich auch wieder Lust, jetzt so eine Dokus mal wieder ein bisschen intensiver zu schauen, die Tage, weil genau so eine Geschichte mal in so einer Doku nochmal zu sehen, bebildert, das ist bestimmt auch total spannend. Also klingt echt verrückt, muss ich mal ehrlich sagen. Und das ist wirklich so passiert. Ja, da kann ich auch ein Buch empfehlen. Und zwar, also ich habe nur eine Leseprobe gemacht. Ich habe es noch nicht, ich werde es mir bestimmt noch zu Gemüte führen komplett. Das Buch heißt, dann geh doch rüber über die Mauer. Achso, sorry, das Buch heißt, dann geh doch rüber über die Mauer in den Osten. Von Martin Schad. Hast du das gerade mit einer gewissen Werbung für einen Supermarkt verwechselt? Wie, mit welchem? Nein, sage ich jetzt nicht. Dann geh doch, ach so, ja. Ah, jetzt hat, okay. Ja, der Titel heißt, dann geh doch rüber, Doppelpunkt. Aber wenn du den Doppelpunkt wegnimmst, dann heißt der Buchtitel, dann geh doch rüber über die Mauer in den Osten. Ach so, ja. Ach ja, verstehe. Also betone es nochmal, sag es nochmal richtig. Dann geh doch rüber, über die Mauer in den Osten von Martin Schad. Ja. Das Buch gibt es schon für 2 Euro bei Amazon oder auch bestimmt bei anderen Buchhändlern oder in einer Bibliothek in eurer Nähe. Genau. Da ist diese Story nochmal ein bisschen detaillierter mit auch ein paar Auszügen aus den Berichten der Stasi, also wie kann man die Stasi noch an? Ach, ihr wisst ja, was Stasi ist, da braucht man kein schönes Wort für finden. Genau, da könnt ihr quasi die ganze Story, diese völlig schräge Story nochmal so ein bisschen nachlesen. Videomaterial gibt es bei YouTube, wie gesagt, auch eine Menge. Und was ich ganz witzig fand, die Leute wurden dann, da wurde zusammen gefrühstückt, gab es halt ein DDR-Frühstück, da hat sich wohl ein Veganer beschwert, dass nicht ausreichend Käse da war. Also er hat sich jetzt nicht bei den Grenztruppen beschwert, aber er hat im Nachhinein gesagt, die hatten nicht genug Käse da. Ach so. Und dann wurden die wieder in den Westen entlassen, ne? Also die wurden quasi in den Westen geschleust, in kleinen Truppen, dass die Westberliner Polizei das nicht mitkriegt, weil die Westberliner Polizei hat die natürlich gesucht, ne? Mhm. Und dann hatte die Polizei schon so mitbekommen, die Westberliner Polizei, dass sie in grenznahen Gebieten, also in Grenzübergängen, mal die Augen offen halten müssen nach autonom aussehenden Menschen, jungen Menschen, die mit DDR-Fahrscheinen, weil die Grenztruppen hatten Fahrscheine auch mitgegeben, ja, und die mit in der DDR gekauften Fahrscheinen kommen. Ne? Und daraufhin haben die wohl jemanden in den Westen geschickt, der hat im Westen ganz viele Fahrscheine geholt und dann sind die mit den Westfahrscheinen quasi wieder zurück in den Westen gesickert. Und einen guten Tipp haben sie bekommen. Die haben den freundlichen Hinweis bekommen, dass sie doch bei der nächsten Einreise einen der Grenzübergänge nutzen sollen. Das macht mehr Sinn, ja. Ja, abstrus, oder? Also wirklich eine total abgefahrene Story. Es klingt echt bekloppt eigentlich, muss man sagen, ne? Aber es ist wirklich hier passiert, mitten in Berlin, am Potsdamer Platz. Ja. Aber da sieht man mal, wie hirnrissig diese ganze Geschichte war. Ne? Ja. Also ich kann vielleicht noch ein paar Fakten in dem Zusammenhang zu der Mauer. Also diese Mauer, die dort überwunden wurde, hieß offiziell Grenzmauer 75. Das war die vierte Generation von 1975. Also das war schon die gepimpte Variante der Mauer. Die hatte nämlich so einen Winkel unten dran. Wenn man die Mauer kennt, dann weiß man, dass sie wie so ein L aussieht. Was ja dafür sorgen soll, dass man die Mauer nicht umfahren kann, sondern dass sie sich dann verkeilt. Ne? Ja. Die Mauer ist 3,60 Meter hoch gewesen, dieses so ein Mauerelement, und 1,20 Meter breit. Und wog ungefähr 2,7 Tonnen und hieß offiziell Stützwandelement UL 12.11. Aha. Ja. Jetzt kannst du mal schätzen, was dieses Stück Mauer gekostet hat in der Anschaffung. In DDR-Mark, bitte? Da bin ich völlig überfragt. 359 Mark. Echt? Krass. Ja. Und man benötigte 45.000 Stück davon. Ja. Oder hat 45.000 Stück davon um Berlin herum verbaut. Und das Ganze kostete dann in Summe ungefähr 16 Millionen Mark. Das war der Mauerbau, ja. Ja, genau. Und das war nur der Anfang der Mauer, die dann nachher nicht mehr weiter finanzierbar war, die eigentlich zum Geldgrab wurde. Und dafür sorgte, dass in Ostberlin gewohnt habe, dass es bei uns keine Bananen gab. Ja. Also diese gelben gebogenen Früchte, Stefan, weißt du? Ja, weiß ich. Weiß ich. Esse ich selten. Aber ja, ich kenne die Geschichte. Vielleicht noch mal so ein paar Zahlen. Du hast ja gerade schon angefangen. Sehr interessant auch diese Mauerstücke, war mir auch noch nicht so bewusst. Also es gibt natürlich immer unterschiedliche Angaben. Ne? Also diese, wenn wir jetzt schon im Bereich Mauer sind, wir hatten vorhin das Thema Tunnelbau. Also zwischen 61 und 82 steht hier, gab es insgesamt 70 bekannte Tunnelbauten. Und genau, und wie gesagt, da sind beide Richtungen integriert, also je nachdem, wo die Flucht hingehen sollte. Je nachdem, wohin man flüchten wollte, ja. Richtig. Ja, man musste ja auf einer Seite anfangen zu graben, ne? Macht ja auch Sinn. Und genau, diese traurige Statistik über die Mauertoten, wie es so im Volksmund heißt, da kursieren halt unterschiedliche Angaben. Und es gibt wohl ein staatlich gefördertes Forschungsprojekt vom Zentrum für zeithistorische Forschung, ZZF heißt es, und der Berliner Stiftung, der Stiftung Berliner Mauer, so rum, die kennt man auch eher. Und zwar gab es mindestens 140 Maueropfer. Und wenn man das jetzt mal aufsplittet, waren davon 101 DDR-Flüchtlinge. Dann gibt es 30 Personen in der Statistik aus Ost und West, die ohne Fluchtabsicht verunglückten oder erschossen wurden. Und 8 Grenzsoldaten wurden im Dienst getötet, steht ja auch noch. Was die Statistik nicht zählt, sind halt Menschen, die bei oder nach Grenzkontrollen eines natürlichen Todes gestorben sind, zum Beispiel durch Herzinfarkt. Und das waren, nach heutiger Statistik sind das mindestens 251 bekannte Fälle, wo das passiert ist. Also schon sehr krasse Zahlen. Ich meine, die klingen jetzt für, ich meine, wie lange war die Mauer von 61 bis 89? Das sind 28 Jahre, wenn ich mich nicht verrechnet habe, wo die Mauer stand. Und wenn man jetzt von 140 Maueropfern ausgeht, kann man sagen, ja, doch ein, wenn man die Zahlen dann sieht, doch ein recht hoher Prozentanteil, ne? Würde ich mal sagen. Ja. Aber man muss auch sagen, jeder dieser Mauertoten ist natürlich auch völlig umsonst gewesen. Ist einer zu viel, auf jeden Fall, genau. Ne? Mhm. Ja, das ist schon sehr, sehr interessant und eine wirklich traurige Zeit in unserer Geschichte, ein trauriger Abschnitt. Und ja, wir haben natürlich auch bei unserer Recherche haben wir auch verschiedene Seiten gefunden und eine ziemlich interessante für auch Berliner und Nicht-Berliner, nämlich den Mauerverlauf. Auf berlin.de gibt es eine extra Kategorie dafür, eine extra Seite, wo man eine Google Maps Karte findet, wo der Mauerverlauf eingezeichnet ist, wo man auch die sogenannten Todesstreifen sieht, also dieser Raum, wo keiner hin konnte sozusagen, ne? Der Zwischenraum. Und ja, das war sehr interessant, mal zu sehen. Also da lohnt sich das einfach mal, hast du die Webadresse? Ja, also wir verlinken das natürlich auch gerne unter berlin.de/mauer/verlauf/Übersichtskarte. Mit UE, genau, ohne Umlaut. Genau, wollte ich gerade sagen, genau, ohne Umlaut. Und eine interessante Seite dazu ist auch noch grenzkommando.de. Da findet man auch sehr viele Informationen zu dem Thema. Und wie gesagt, also mir war gar nicht bewusst, dass die Mauer an verschiedenen Stellen in Berlin halt unterschiedliche Grenzstreifen hatte. Mal gibt es Gebiete, die wirklich recht große Stücken hatten, oder sozusagen dieser Todesstreifen. Und manche waren halt richtig schmal, ne? Wo halt wirklich nicht viel war dazwischen Ost und West. Und kann man sich mal kleinen Kliniken zum Beispiel angucken. Ja. Das war ein Gebiet, da war ein ganz schmaler Zugang, der war so breit wie eine Straße. Da ist links eine Mauer, eine Straße und rechts eine Mauer. Und dieses Gebiet, da habe ich einen interessanten Fakt parat. In dem Gebiet war es verboten, gegen Geldstrafe unangeschlossen eine Leiter zu haben. Wenn du eine Leiter hattest, musste die angeschlossen sein, weil da in den Westen zu flüchten, benötigte nur eine Leiter. Da war die Mauer nicht so hoch. Na, nee, da war halt einfach. Aber du warst gleich drin, ne? Du warst gleich sofort dann im anderen Land, ja. Ja, und es ist halt verdächtig, ne? Wenn du mit der Leiter da rumgelaufen bist, da hat man dich im Visier gehabt, ja. Ja, es gibt da auch eine gute Webseite. Ich finde es leider nicht. Also, wenn ihr nach diesem Mauerverlauf guckt, Mauerverlauf Berlin, dann müsstet ihr da schon auf berlin.de landen. Und hat man die Möglichkeit, sich die Vorlandmauer, die Hinterlandmauer, die politische Grenze, das weicht tatsächlich alles voneinander ab. Da sieht man dann auch, wenn man sich das mal einblendet, dieses Lenné-Dreieck am Potsdamer Platz. Genau, und dann kann man sich noch einblenden lassen, Gedenkorte für Todesopfer. Und da sind dann die Stellen gekennzeichnet, nicht alle, aber zumindest ein paar, wo Leute zu Tode gekommen sind. Und von da kommt man dann, ich gucke gerade mal ein Beispiel an, kommt man auf www.berliner-mauer-gedenkstätte.de, Gedenkstätte mit AE. Und da sind tatsächlich die ganzen, oder ich weiß nicht, alle bestimmt nicht, aber sehr viele Einzelfälle beschrieben. Also das ist tatsächlich von einzelnen Leuten der komplette Ablauf dieser Flucht und dieser missglückten Flucht halt beschrieben. Ja. Und wenn man sich das anguckt dann oder mal durchliest, da kann man echt nur mit dem Kopf schütteln. Also wenn man da liest, dass zum Beispiel bei einer Flucht auf einen Flüchtenden 2700 Schuss abgegeben wurden, da weiß man gar nicht, was man dazu sagen soll. Ja. Und wie gesagt, da können wir auch auf jeden Fall diese Gedenkstätte Berliner Mauer empfehlen, in der Bernauer Straße. In der Bernauer Straße, ja. Genau, und da sieht man auch sozusagen, also ich habe immer diese typischen Bilder von diesen Altbauten im Kopf, wenn es um so eine Geschichte geht, kennt man ja auch diese Schwarz-Weiß-Aufnahmen von diesen Altbauten. Also das ist so für mich so ein typisches Beispiel, wie quasi diese Grenzgebiete aussahen halt. Ne? Weiß nicht, wie es dir dabei geht, aber ich habe, also das sind so für mich die typischen, das verbinde ich halt immer damit, ne? Irgendwie alte Häuser, wo dann, die Leute irgendwie da rauskommen und daneben verläuft die Mauer irgendwie. Das ist schon irgendwie skurril. Auf jeden Fall. Also das Internet ist, vor allem YouTube, ist da voll mit Informationsmaterial. Und die zwei Stories, die wir da heute vorgestellt haben, ich glaube, das sind nur exemplarische Beispiele für diesen kompletten Wahnsinn. Ne? Also ich glaube, das ist halt extrem fern auch für unsere Generation zumindest. Also ich denke, wenn ihr jetzt, Kind war zu Zeiten, wo die Mauer gefallen ist, dann ist es wahrscheinlich sowieso komplett weit weg. Ne? Also dieses Thema ist ja auch für Ostdeutsche ziemlich verhangen worden, also so, dass man davon gar nichts mitkriegt. Ne? Also auch bei diesen Fluchten, da war immer die oberste Anweisung an die Grenzer, dass man im Westen nichts davon mitbekommt. Ne? Also wenn, das heißt, wenn da auf einen geschossen wurde und der lag da blutend im Todesstreifen, dann wurde halt schnell geguckt, dass der irgendwie irgendwo hingezerrt wird, wo er nicht gesehen wird von Westseite. Ne? Und dann war die zweite Mission erst, dafür zu sorgen, dass der ärztlich versorgt wird. Ne? Ja. Und das ist schon... Also das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Ne? Und letztendlich, ne, hat dieser antifaschistische Schutzwall, wie unser Beispiel ja gezeigt hat, nicht verhindert, dass Leute in den Osten kommen, aber durchaus erfolgreich verhindert, dass Leute aus dem Osten in den Westen kommen. Ne? Ja. Und eigentlich kann man da nur sagen, das ist nichts anderes als ein großer Knast gewesen. Ne? Also das liegt halt einfach auf der Hand. Ne? Ja. Genau. Und also das ist auch so ein bisschen unvorstellbar, so wollte ich sagen, dass die Mauer wurde ja immer inspiziert, ne? Also es gab Grenzposten, die auf Wachtürmen das ganze Gebiet immer kontrollierten. Man hat es ja auch in diesen Beispielen gesehen, also die Leute wurden halt schnell entdeckt, wenn die da irgendwie versucht haben zu flüchten, ja. Und die Leute. Die anderen Leute haben halt dieses System und diese Vorgehensweise gegen jemanden, der in die Freiheit wollte, halt auch mitgetragen. Ne? Und vielleicht lohnt sich's da mal in den Podcast, ich weiß nicht, welche Nummer das war, Lost Places, glaube ich, da mal reinzuhören. Da habe ich berichtet von einem DDR-Bunker, in dem ich war, und von einem Gespräch mit einem ehemaligen Stasi-Mitarbeiter, was ich in diesem Zusammenhang geführt hatte und der ja auch bis heute noch davon überzeugt war, dass er auf der richtigen Seite stand. Ne? Ja. Und wenn das man das dann sieht, ne? Genau, die zweite Ausgabe war das. Ja, ja. Ja, und wenn man dann so sich mal mit der Thematik beschäftigt, ne, dann fragt man sich, wie und mit welchen Mitteln oder mit welchen Argumenten rechtfertigt man das, diese ganze Mauergeschichte. Ne? Ja, also das ist wirklich, ich weiß gar nicht, also man merkt es vielleicht auch, so wie wir erzählen, das ist nicht so ein fröhlicher Podcast diesmal, weil die Geschichten doch schon recht traurig sind und wie gesagt auch ein richtig schwarzer Fleck in der Geschichte zwischen Ost und West darstellt. Es war eine schwierige Zeit und man muss wirklich sagen, zum Glück ist die Zeit vorbei. Ne? Heute ist das dann doch eine ganz andere Zeit, ja. Ja, und da muss man auch sagen, dass das vorbei ist, ne, beweist ja auch ganz klar, ne, dass man da doch die Möglichkeit hat, seinen Teil zu beizutragen. Ne? Also die Mauer ist ja nicht von alleine gefallen. Da haben viele tausend Menschen zu beigetragen. Ne? Und um jetzt den Bogen in das Jetzt und Heute zu schlagen, geht wählen. Ja. Am 26.05. Ich hoffe, ihr wart wählen. So muss man ja sagen. Ja. Genau. So sagen. Europawahl. Jetzt habe ich uns aus der Vergangenheit mal versucht, in die Gegenwart zu reißen, damit wir hier den Podcast noch mit einem Lächeln beenden können. Auf jeden Fall. Und wir können euch versprechen, die nächsten Podcasts werden wieder etwas fröhlicher. Aber natürlich gehören auch genau, so Sachen. Genau, nächste Folge geht es um Depressionen. Zum Leben. Und übernächste Folge dann um Ängste und Süchte. Ja, Mensch, ist doch mitten im Leben, würde ich sagen. Nein, ihr könnt dagegen halten. Nehmt irgendwie Kontakt zu uns auf und sagt uns einfach, über welche fröhlichen Themen ihr sprechen wollt. Ja, gerne. Ja. Ja, und dann werden wir das tun. Das machen wir sehr gerne. Ne? Und ich glaube, wir haben wirklich spannende Geschichten heute gehört. Und wie gesagt, also ich werde mir jetzt die ein oder andere Doku nochmal reinziehen, sage ich mal, so ein bisschen salopp. Ja. Und zum Glück gibt es heute die Möglichkeiten, leicht an so eine Dokus ranzukommen. Das Internet macht es möglich, Mediatheken macht es auch möglich, machen es auch möglich. Ja. Ich war jetzt auch die ganze Zeit so im Thema irgendwie und so abgelenkt und so tief drin, dass ich nicht gemerkt habe, dass ich mich von oben bis unten mit Kugelschreiber bemalt habe. Kannst du mal ein Foto machen, bei Instagram reinstellen? Ja, so sieht vielleicht eine Podcast vielleicht auch nicht aus. Ja, genau. Genau. Guckt also mal auf Instagram. Er sieht zumindest das Stück Mauer, von dem Stefan da gerade erzählt hat. Wenn das, darüber hatten wir schon mal gesprochen in der Berlin-Folge. Ja, von daher lohnt sich das, da mal reinzugucken. Und wenn ihr schon mal da seid, dann lasst einfach auch einen Kommentar da. Ne? Feedback ist immer gern gesehen. Motiviert uns auch, dran zu bleiben und macht euren Einfluss geltend. Ne? Also nicht nur bei der Wahl, sondern auch hier in unserem Podcast. Ganz genau. Es ist eure Chance, mitzugestalten und ja, eure Note, eure persönliche Note im Podcast zu verewigen. Wir würden uns sehr freuen und deshalb bleibt dran, macht mit, gebt uns Feedback. Und vielleicht haben wir ja schon in der nächsten Folge in 2 Wochen ja, eine Veränderung durch euch, sage ich mal. Na? Genau. Was das Thema der nächsten Woche ist, wissen wir deshalb noch nicht. Aber wir können euch versprechen, es wird bestimmt irgendwas Interessantes. Und wenn ihr mögt, können wir diese Sache mit der falschen und richtigen Geschichte gerne nochmal wiederholen. Auch zu einem anderen Thema. Muss ja nicht immer der DDR und Trennung von Deutschland sein, kann ja auch irgendwas anderes sein. Ja, machen wir lieben gern. Hat Spaß gemacht. Finde ich auch, ne? War wieder eine tolle Folge, René. Und ja, danke auf jeden Fall für deine Geschichte. Ich habe mich sehr auf den Podcast gefreut und muss sagen, ja, war so, wie ich es erwartet habe. Also wirklich ein interessantes Gespräch und ja, wie gesagt, ich habe einige Bilder im Kopf dabei. Und das ist schon echt, ja, eine harte Kost, sage ich mal, ne, wenn man sich das so überlegt. Du da mit dem weißen T-Shirt, Finger richtig aus der Nase. So genau sieht's aus. Genau dich meine ich. Ja, genau. Ja. Gut, René, einmal durchatmen. Ja. Wir haben es geschafft. Die 7. Folge vom Podcast ist im Kasten. Die verflixte 7. Folge. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht und ihr habt wieder ein bisschen interessante Sachen auch über Berlin und die Geschichte Berlins erfahren. Danke an dich, René. Und ich hoffe, diesmal kannst dir, Stefan, du deine Pizza heiß genießen. Verbrenn dich nicht. Ich werde jetzt Kartoffeln schälen. Ach so, ja. Vorher gehe ich mal duschen. Damit der Kugelschreiber ab ist. Besser ist, genau. Vergiss die Seife nicht, ne? Ja, wir hören uns also dann in 2 Wochen wieder. Am Montag ist es wieder soweit, eine neue Folge. Und bis dahin sage ich euch schon mal tschüss. Genau, wir hören uns am Pfingstmontag. Bis dann. Tschüss. Gut, hab nochmal einen Schluck getrunken. Hast du nochmal Pipi und Kaka gemacht, damit du das nicht während der Sendung musst? Ja. Hallo und herzlich willkommen zur 7. Ausgabe. Warte, jetzt hast doch du mal gesprochen. Ey, du kannst doch nicht einfach loslegen. Ach so. Ja, eben, du kannst doch nicht einfach loslegen, ohne zu sagen, dass jetzt losgeht. Jetzt stell dir mal vor, ich hätte meditiert und hätte gar nicht mitbekommen, dass losgeht. Also mach von vorne. Ich habe irgendwie komplett schlechten Empfang von dir. Du hörst mich auch schlecht, ne? Nee, ich höre dich super. Was? Ja, ich höre dich super. Also, vielleicht reden wir auch über was völlig anderes. Ja, über Fußball. Stimmt nicht. Okay. Na, jetzt bin ich ja gespannt. Ich war in der Waldorfschule, Stefan. Und ja. Wenn ich in die Disco gehe, dann tanze ich immer Beleidigungen. So, nochmal alle Matzen anhalten, bitte. Und nochmal, kann zurückgespult werden, das Material brauchen wir nicht. Und nochmal von vorne. Genau. Sind die Bänder startklar? Ja. Dann drücke ich jetzt mal Stopp. Ach, wir haben gar nicht geklatscht. Sollen wir jetzt noch klatschen? Also ich klatsche.